Kundgabe 8803. Empfangen am 16.05.1964. Ausgießung des Geistes über die Jünger und auch jetzt. Dass ich bei euch bleiben werde bis an das Ende, habe ich euch verheißen. Und es ist mein Wort Wahrheit. Ich habe jedoch eine Bedingung hieran geknüpft, dass ihr mich fragen sollet, dass ihr die Antwort von mir haben wollet, der ich die ewige Wahrheit bin. Und darum müsstet ihr selbst mit mir in Verbindung treten, und ihr werdet empfangen, was ihr erbittet. Denn es ist die Ausgießung des Geistes nicht nur von meinen Jüngern empfangen worden, es gelten alle diese Vergünstigungen den meinen, die mit mir in so inniger Verbindung standen, dass ich sie also bedenken konnte, gleich meinen ersten Jüngern. Und dieses Wirken an den meinen ist als einmalig hingestellt worden, es ist nur als meine ersten Jünger betreffend und als einmaliger Vorgang erwähnt worden. Und sonach ist von dem Wirken meines Geistes im Menschen keine Kenntnis genommen worden, und gerade dieses Wirken meines Geistes im Menschen ist es, wodurch ich als euer Gott und Schöpfer erkannt werde. Denn gerade das stellt die Bindung her mit mir und den Menschen. Ich brauche nur ein für meinen Liebekraftstrom aufgeschlossenes Herz, in das ich einströmen kann, um mich nun ihm zu offenbaren. Und meine Offenbarungen sind tiefstes Wissen um das, was euch entfallen war. Ihr sollet wieder erfahren, was ihr waret, was ihr seid und wieder werden sollet. Es soll euch darüber Kenntnis zugehen, und also soll es Licht werden um euch. Ich konnte darum meinen Geist ausgießen über meine Jünger, weil diese mir ganz verbunden waren, weil sie alle Vorbedingungen erfüllten, die zum Wirken meines Geistes in ihnen Voraussetzung waren, und weil ich zuvor das Erlösungswerk für ihre Urschuld vollbracht habe. Dann waren meine Jünger von meinem Geist erfüllt, und sie sprachen nun aus in meinem Auftrag, was ich selbst redete zu ihnen. Sie konnten nun lehren in meinem Auftrag und den Menschen mein Evangelium predigen. Und also werde ich bei euch bleiben bis an das Ende, denn ich fuhr zur Höhe und wollte euch doch nur meine Gegenwart kundtun. Und diese sollet ihr immer wieder erfahren und euch nicht verlassen glauben, denn mein Geist ist ständig unter euch, die ihr mit mir innig verbunden seid. Ich will euch lehren und euer Wissen erhöhen, so dass ihr mit Recht sagen könnet, Gottes Geist wirket in mir. Und ich kann euch nur in der Wahrheit unterweisen, wie ich es verheißen habe mit den Worten, ich will euch in die Wahrheit einführen und euch dessen erinnern, was ich euch gesagt habe. Amen.